Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter mache zwei Trompeten. Sie sollen aus Silber sein. Du sollst sie machen. Mit ihnen rufst du das Volk. Auch wenn die Lager weiterziehen. Dritter, wenn man die Trompeten bläst, kommt das ganze Volk. Sie sollen vor das Zelt Gottes kommen. Vierter, wenn man nur eine Trompete bläst, kommen die Anführer. Die Anführer von Israel kommen zu dir. Fünfter, wenn ihr laut bläst, ziehen die Lager im Osten weiter. Sechster, wenn ihr wieder laut bläst, ziehen die Lager im Süden weiter. Man soll laut blasen, wenn sie weiterziehen. Siebter, wenn ihr das Volk ruft, bläst ihr normal. Ihr sollt nicht laut blasen. Achter, Aarons Söhne sind Priester. Sie sollen die Trompeten blasen. Das ist eine Regel für immer. Neunter, wenn Feinde euch angreifen, bläst ihr die Trompeten. Gott Jahwe wird an euch denken. Er wird euch vor den Feinden retten. Zehnter, bläst die Trompeten an Festen und Neumonden. Bläst sie bei euren Opfern für Gott. Dann denkt Gott an euch. Ich bin Jahwe, euer Gott. Elfter, im zweiten Jahr, im zweiten Monat, am 20. Tag. Die Wolke stieg vom Zelt Gottes auf. Zwölfter, die Israeliten zogen vom Sinai weg. Die Wolke kam in der Wüste Paran herunter. Dreizehnter, sie zogen zum ersten Mal weiter. Das war Jahwes Befehl durch Mose. 14. Zuerst zog das Lager von Juda weiter. Naasson, der Sohn Aminadabs, war der Anführer. 15. Netanel, der Sohn Zuas, führte den Stamm Issachar. 16. Eliab, der Sohn Helons, führte den Stamm Sebulon. 17. Das Zelt Gottes wurde abgebaut. Dann zogen Gersens und Merares Söhne weiter. Sie trugen das Zelt. 18. Dann zog das Lager von Ruben weiter. Elizur, der Sohn Sedeurs, war der Anführer. 19. Selumiel, der Sohn Zurisadais, führte den Stamm Simeon. 20. Eliasaph, der Sohn Degüls, führte den Stamm Gadi. 21. Dann zogen die Kahatäter weiter. Sie trugen die heiligen Dinge. Das Zelt Gottes war schon aufgebaut, als sie ankamen. 22. Dann zog das Lager von Ephraim weiter. Elisama, der Sohn Ammihuds, war der Anführer. 23. Gamliel, der Sohn Pedazurs, führte den Stamm Manasse. 24. Abidan, der Sohn Gideones, führte den Stamm Benjamin. 25. Dann zog das Lager von den weiter. Es war das letzte Lager. Ahisa, der Sohn Amisadais, war der Anführer. 26. Pagiel, der Sohn Ochrans, führte den Stamm Asser. 27. Ahira, der Sohn Enans, führte den Stamm Naphtali. 28. So zogen die Israeliten weiter. Sie zogen in dieser Ordnung. 29. Mose sprach zu Hobab. Hobab war sein Schwiegervater. Mose sagte, wir gehen jetzt zu einem Ort. Jahwe hat uns diesen Ort versprochen. Komm mit uns. Wir werden dir viel Gutes geben. Jahwe hat Israel viel Gutes versprochen. 30. Hobab antwortete, ich will nicht mitkommen. Ich will zu meiner Familie gehen. Ich will in meine Heimat gehen. 31. Mose bat ihn, bitte verlass uns nicht. Du kennst die Wüste gut. Du weißt, wo wir lagern können. Du kannst uns den Weg zeigen. 32. Wenn du mit uns gehst, bekommen wir viel Gutes von Jahwe. Dann geben wir dir auch viel Gutes. 33. Sie zogen 3 Tage vom Berg Jahwes weg. Die Lade Gottes ging vor ihnen her. Sie suchte einen Platz zum Lagern. 34. Die Wolke Jahwes war am Tag über ihnen. Das war, wenn sie das Lager verließen. 35. Wenn die Lade weiterzog, sagte Mose, steh auf, Jahwe. Lass deine Feinde fliehen. Lass deine Gegner weglaufen. 36. Wenn die Lade anhielt, sagte Mose, komm zurück, Jahwe. Komm zu den vielen Tausenden von Israel.